Abschnitt 1 von Der kleine Katechismus Dr. Martin Luthers. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Luthers kleiner Katechismus. Abschnitt 1. Die Zehen Gebot, wie sie ein Hausvater seinem Gesinde einfältiglich vorhalten soll. Das Erst. Du sollt nicht ander Götter haben. Was ist das? Antwort. Wir sollen Gott über all Ding fürchten, lieben und vertrauen. Das Ander. Du sollt den Namen deines Gottes nicht unnützlich führen. Was ist das? Antwort. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen, sondern denselbigen in allen Nöten anrufen, beten, loben und danken. Das Dritte. Du sollt den Feiertag heiligen. Was ist das? Antwort. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir die Predigt und sein Wort nicht verachten, sondern dasselbige heilig halten, gerne hören und lernen. Das Vierte. Du sollt deinen Vater und deine Mutter ehren. Was ist das? Antwort. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unser Eltern und Herren nicht verachten noch erzürnen, sondern sie in Ehren halten, ihnen dienen, gehorchen, lieb und wert haben. Das Fünfte. Du sollt nicht töten. Was ist das? Antwort. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten an seinem Leibe keinen Schaden noch Leid tun, sondern ihm helfen und fördern in allen Leibesnöten. Das Sechste. Du sollt nicht Ehe brechen. Was ist das? Antwort. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir keusch und züchtig leben, in Worten und Werken, und ein jeglicher sein Gemahl lieben und ehren. Das Siebent. Du sollt nicht stehlen. Was ist das? Antwort. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unsers Nächsten Geld oder Gut nicht nehmen, noch mit falscher Ware oder Handel an uns bringen, sondern ihm sein Gut und Nahrung helfen bessern und behüten. Das Achte. Du sollt nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Was ist das? Antwort. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht fälschlich belügen, verraten, afterreden oder bösen Leumund machen, sondern sollen ihn entschuldigen und Guts von ihm reden und alles zum Besten kehren. Das Neunte. Du sollt nicht begehren deines Nächsten Haus. Was ist das? Antwort. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten nicht mit List nach seinem Erbe oder Hause stehen und mit einem Schein des Rechts an uns bringen etc., sondern ihm dasselbige zu behalten, förderlich und dienstlich sein. Das Zehende. Du sollt nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh oder was sein ist. Was ist das? Antwort. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten nicht sein Weib, Gesind oder Vieh abspannen, abdringen oder abwendig machen, sondern dieselbigen anhalten, dass sie bleiben und tun, was sie schuldig sind. Was saget nu Gott von diesen Geboten allen? Antwort. Er saget also. Ich, der Herr dein Gott, bin ein eifriger Gott, der über die, so mich hassen, die Sünd der Väter heimsucht, an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied, aber denen, so mich lieben und meine Gebot halten, tu ich wohl, in tausend geliehet. Was ist das? Antwort: Gott treuet zu strafen alle, die diese Gebot übertreten. Darum sollen wir uns fürchten für seinem Zorn und nicht wieder solche Gebot tun. Er verheißet aber Gnade und alles Guts allen, die solche Gebot halten. Darum sollen wir ihn auch lieben und vertrauen und gerne tun nach seinen Geboten. Ende von Abschnitt 1. Abschnitt 2 von Luthers kleinem Katechismus. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Glaube, wie ein Hausvater denselbigen seinem Gesinde aufs Einfältigest vorhalten soll. Der erste Artikel von der Schöpfung. Ich gläube an Gott, den Vater, allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erden. Was ist das? Antwort: Ich gläube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen, mir Leib und Seel, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält, dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hofe, Weib und Kind, Acker, Vieh und alle Güter, mit aller Notdurft und Nahrung, dies Leibs und Lebens, reichlich und täglich versorget, wieder alle Fährlichkeit beschirmet und für allem Übel behüt und bewahret, und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohn alle meine Verdienst und Würdigkeit, des alles ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein, schuldig bin. Das ist gewisslich wahr. Der andere Artikel von der Erlösung. Und an Jesum Christum, seinen einigen Sohn, unsern Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrauen Maria, gelitten unter Pontio Pilato, gekreuziget, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hellen, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Was ist das? Antwort: Ich gläube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch, von der Jungfrauen Maria geboren, sei mein Herr, der mich, verlorenen und verdammten Menschen, erlöset hat, erworben, gewonnen und von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, auf das ich sein eigen sei und in seinem Reich unter ihme lebe und ihme diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit, gleich wie er ist auferstanden vom Tode, lebet und regieret in Ewigkeit. Das ist gewisslich wahr. Der dritte Artikel von der Heiligung. Ich gläube an den Heiligen Geist, ein heilige christliche Kirche, die Gemeine der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. Was ist das? Antwort: Ich gläube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesum Christ, meinen Herrn, gläuben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelion berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten, gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden berüft, sammlet, erleucht, heiliget und bei Jesu Christo erhält, im rechten einigen Glauben, in welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünde reichlich vergibt und am jüngsten Tage mich und alle Toten auferwecken wird und mir samt allen Gläubigen in Christo ein ewiges Leben geben wird. Das ist gewisslich wahr. Ende von Abschnitt 2. Abschnitt 3 von Luthers kleinem Katechismus. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Vater unser, wie ein Hausvater, dasselbige, seinem Gesinde aufs Einfältigest vorhalten soll. Vater unser, der du bist im Himmel. Was ist das? Antwort: Gott will damit uns locken, dass wir glauben sollen, er sei unser rechter Vater und wir seine rechte Kinder, auf dass wir getrost und mit aller Zuversicht ihn bitten sollen, wie die lieben Kinder ihren lieben Vater. Die erste Bitte: Geheiliget werde dein Name. Was ist das? Antwort: Gottes Name ist zwar an ihm selbst heilig, aber wir bitten in diesem Gebet, dass er bei uns auch heilig werde. Wie geschieht das? Antwort: Wo das Wort Gottes lauter und rein gelehret wird, und wir auch heilig als die Kinder Gottes danach leben, des hilf uns, lieber Vater im Himmel. Wer aber anders lehret und lebet, denn das Wort Gottes lehret, der entheiliget unter uns den Namen Gottes, da behüt uns für, himmlischer Vater. Die ander Bitte: Dein Reich komme. Was ist das? Antwort: Gottes Reich kömmt wohl ohn unser Gebet von ihm selbst, aber wir bitten in diesem Gebet, dass auch zu uns komme. Wie geschieht das? Antwort: Wenn der himmlische Vater uns seinen Heiligen Geist gibt, dass wir seinem heiligen Wort durch seine Gnade gläuben und göttlich leben, hie zeitlich und dort ewiglich. Die dritte Bitte: Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Was ist das? Antwort: Gottes guter, gnädiger Wille geschieht wohl ohn unser Gebet, aber wir bitten in diesem Gebet, dass er auch bei uns geschehe. Wie geschieht das? Antwort: Wenn Gott allen bösen Rat und Willen bricht und hindert, so uns den Namen Gottes nicht heiligen und sein Reich nicht kommen lassen wollen, als da ist der Teufel der Welt und unsers Fleisches Wille, sondern stärket und behält uns feste in seinem Wort und Glauben bis an unser Ende. Das ist sein gnädiger, guter Wille. Die vierte Bitte: Unser täglich Brot gib uns heute. Was ist das? Antwort: Gott gibt täglich Brot auch wohl ohn unser Bitte allen bösen Menschen, aber wir bitten in diesem Gebet, dass er uns erkennen lasse und mit Danksagung empfahen unser täglich Brot. Was heißt denn täglich Brot? Antwort: Alles, was zur Leibsnahrung und Notdurft gehört, als Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromm Gemahl, fromme Kinder, fromm Gesinde, fromme und treue Oberherrn, gut Regiment, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Die fünfte Bitte: Und verlasse uns unser Schulde, als wir verlassen unsern Schuldigern. Was ist das? Antwort: Wir bitten in diesem Gebet, dass der Vater im Himmel nicht ansehen wollt unser Sünde und um derselbigen Willen solche Bitte nicht versagen, denn wir sind der keines wert, dass wir bitten, haben's auch nicht verdienet, sondern er wollt's uns alles aus Gnaden geben, denn wir täglich viel sündigen und wohl eitel Strafe verdienen. So wollen wir zwarten wiederum auch herzlich vergeben und gerne wohltun, die sich an uns versündigen. Die sechste Bitte: Und führe uns nicht in Versuchung. Was ist das? Antwort: Gott versucht zwar niemand, aber wir bitten in diesem Gebet, dass uns Gott wollt behüten und erhalten, auf dass uns der Teufel, die Welt und unser Fleisch nicht betrüge und verführe in Missglauben, Verzweifeln und ander große Schande und Laster, und ob wir damit angefochten würden, dass wir doch endlich gewinnen und den Sieg behalten. Die siebente Bitte: Sondern erlöse uns von dem Übel. Was ist das? Antwort: Wir bitten in diesem Gebet, als in der Summa, dass uns der Vater im Himmel von allerlei Übel, Leibs und Seele, Guts und Ehre erlöse und zuletzt, wenn unser Stündlein kömmt, ein seliges Ende beschere und mit Gnaden von diesem Jammertal zu sich nehme in den Himmel. Amen. Was ist das? Antwort: Dass ich soll gewiss sein, solche Bitte sind dem Vater im Himmel angenehme und erhöret, denn er selbst hat uns geboten, also zu beten und verheißen, dass er uns will erhören. Amen, Amen, das heißt, ja, ja, es soll also geschehen. Ende von Abschnitt 3. Abschnitt 4 von Luthers kleinem Katechismus. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Sakrament der heiligen Taufe. Wie dasselbige ein Hausvater seinem Gesinde soll einfältiglich vorhalten. Zum Ersten: Was ist die Taufe? Antwort: Die Taufe ist nicht allein schlecht Wasser, sondern sie ist das Wasser in Gottes Gebot gefasset und mit Gottes Wort verbunden. Welches ist denn solch Wort Gottes? Antwort: Da unser Herr Christus spricht, Matthäi am Letzten: Gehet hin in alle Welt, lehret alle Heiden und täufet sie im Namen des Vaters und des Sohns und des Heiligen Geists. Zum Andern: Was gibt oder nützet die Taufe? Antwort: Sie wirkt Vergebung der Sünden, erlöset vom Tod und Teufel und gibt die ewige Seligkeit allen, die es gläuben, wie die Wort und Verheißung Gottes lauten. Welch sind solch Wort und Verheißung Gottes? Antwort: Da unser Herr Christus spricht, Marki am Letzten: Wer da gläubet und getauft wird, der wird selig, wer aber nicht gläubet, der wird verdammt. Zum Dritten: Wie kann Wasser solche große Ding tun? Antwort: Wasser tut's freilich nicht, sondern das Wort Gottes, so mit und bei dem Wasser ist, und der Glaube, so solchem Wort Gottes im Wasser trauet. Denn ohn Gottes Wort ist das Wasser schlecht Wasser und keine Taufe. Aber mit dem Wort Gottes ist's eine Taufe, das ist ein gnadenreich Wasser des Lebens und ein Bad der neuen Geburt im Heiligen Geist, wie St. Paulus saget zu Tito am dritten Kapitel: Durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerunge des Heiligen Geists, welchen er ausgegossen hat über uns reichlich, durch Jesum Christ unsern Heiland, auf daß wir durch desselben Gnade gerechtfertiget Erben seien des ewigen Lebens nach der Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Zum Vierten: Was bedeutet denn solch Wasser täufen? Antwort: Es bedeutet, daß der alte Adam in uns durch tägliche Reu und Buße soll ersäuft werden und sterben mit allen Sünden und bösen Lüsten und wiederum täglich herauskommen und auferstehen ein neuer Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinigkeit für Gott ewiglich lebe. Wo steht das geschrieben? Antwort: St. Paulus zu den Römern am 6. spricht: Wir sind samt Christo durch die Taufe begraben im Tode, das gleich wie Christus ist von den Toten auferweckt durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen wir auch in einem neuen Leben wandeln. Ende von Abschnitt 4. Abschnitt 5 von Luthers kleinem Katechismus. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wie man die Einfältigen soll lehren, beichten. Was ist die Beicht? Antwort: Die Beicht begreift zwei Stück in sich. Eins, dass man die Sünde bekenne. Das ander, dass man die Absolutio oder Vergebung vom Beichtiger empfahe als von Gott selbst. Und ja nicht dran Zweifel, sondern feste Gläube, die Sünde sei dadurch vergeben für Gott im Himmel. Welche Sünde soll man denn beichten? Vor Gott soll man aller Sünden sich Schuld geben, auch die wir nicht erkennen, wie wir im Vater unser tun. Aber vor dem Beichtiger sollen wir allein die Sünde bekennen, die wir wissen und fühlen im Herzen. Welche sind die? Da siehe deinen Stand an nach den 10 Geboten, ob du Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Herr, Frau, Knecht seiest, ob du ungehorsam, untreu, unfleißig, zornig, unzüchtig, heißig gewesen seist, ob du jemand Leide getan hast mit Worten oder Werken, ob du gestohlen, versäumet, verwahrlost, Schaden getan hast. Lieber stelle mir eine kurze Weise zu beichten. Antwort: So sollt du zum Beichtiger sprechen. Würdiger, lieber Herr, ich bitte euch, wollet meine Beichte hören und mir die Vergebung sprechen, um Gottes Willen. Sage an: Ich, armer Sünder, bekenne mich vor Gott aller Sünden schuldig, insonderheit bekenne ich für euch, dass ich ein Knecht, Magd etc. bin, aber ich diene leider untreulich meinem Herrn, denn da und da hab ich nicht getan, was sie mich hießen, hab sie erzürnet und zu Fluchen bewegt, hab versäumet und Schaden lassen geschehen. Bin auch in Worten und Werken Schampar gewest, hab mit meinesgleichen gezürnet, wieder meine Frauen gemurret und geflucht etc. Das alles ist mir leid und bitte um Gnade, ich will mich bessern. Ein Herr oder Fraue sage also: Insonderheit bekenne ich vor euch, dass ich mein Kind und Gesind, Weib, nicht treulich gezogen hab zu Gottes Ehren. Ich hab geflucht, böse Exempel mit unzüchtigen Worten und Werken gegeben, meinem Nachbar Schaden getan, übel nachgeredt, zu teuer verkauft, falsche und nicht ganze Ware gegeben, und was er mehr, wieder die Gebot Gottes und seinen Stand getan, etc. Wenn aber jemand sich nicht befindet, beschweret mit solcher oder großern Sünden, der soll nicht sorgen oder weiter Sünde suchen noch ertichten und damit eine Marter aus der Beicht machen, sondern erzähle eine oder zwo, die du weißest. Also insonderheit bekenne ich, dass ich einmal geflucht, item einmal unhübsch mit Worten gewest, einmal bis n versäumet habe, etc., und lasse es genug sein. Weißest du aber gar keine, welches doch wohl nicht sollt möglich sein, so sage auch keine insonderheit, sondern nimm die Vergebung auf die gemeine Beicht, so du vor Gott tust gegen den Beichtiger. Darauf soll der Beichtiger sagen: Gott sei dir gnädig und stärke deinen Glauben. Amen. Sprich: Gläubst du auch, dass meine Vergebung Gottes Vergebung sei? Ja, lieber Herr. Darauf spreche er: Wie du gläubest, so geschehe dir. Und ich aus dem Befehl unseres Herrn Jesu Christi vergebe dir deine Sünde im Namen des Vaters und des Sohns und des Heiligen Geists. Amen. Gehe hin im Friede. Welche aber große Beschwerung des Gewissens haben oder betrübt und angefochten sind, die wird ein Beichtvater wohl wissen, mit mehr Sprüchen zu trösten und zum Glauben reizen, das soll allein eine gemeine Weise der Beicht sein, fuhr die Einfältigen. Ende von Abschnitt 5. Abschnitt 6 von Luthers kleinem Katechismus. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Sakrament des Altars, wie ein Hausvater dasselbige seinem Gesinde einfältiglich vorhalten soll. Was ist das Sakrament des Altars? Antwort: Es ist der wahre Leib und Blut unseres Herrn Jesu Christi, unter dem Brot und Wein uns Christen zu essen und zu trinken von Christo selbst eingesetzt. Wo steht das geschrieben? Antwort: So schreiben die heiligen Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und St. Paulus. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankt und brach's und gab's seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin, esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solch's tut zu meinem Gedächtnis. Desselben gleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, danket und gab ihn den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus, dieser Kelch ist das Neuen Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Was nützet denn solch Essen und Trinken? Antwort: Das zeigen uns diese Wort, für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden, nämlich, dass uns im Sakrament Vergebung der Sünde, Leben und Seligkeit durch solche Wort gegeben wird, denn wo Vergebung der Sünde ist, da ist auch Leben und Seligkeit. Wie kann leiblich Essen und Trinken solch groß Ding tun? Antwort: Essen und Trinken tut's freilich nicht, sondern die Wort, so da stehen, für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden. Welche Wort sind neben dem leiblichen Essen und Trinken als das Hauptstück im Sakrament? Und wer denselbigen Worten gläubt, der hat, was sie sagen und wie sie lauten, nämlich Vergebung der Sünden. Wer empfiehlt denn solch Sakrament würdiglich? Antwort: Fasten und leiblich sich bereiten ist wohl eine feine äußerliche Zucht, aber der ist recht würdig und wohlgeschickt, wer den Glauben hat an diese Wort, für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden. Wer aber diesen Worten nicht gläubt oder zweifelt, der ist unwürdig und ungeschickt, denn das Wort für euch fordert eitel gläubige Herzen. Ende von Abschnitt 6. Abschnitt 7 von Luthers kleinem Katechismus. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wie ein Hausvater sein Gesinde soll lehren, morgens und abends sich segnen. Des Morgens, so du aus dem Bette fährest, sollt du dich segnen mit dem heiligen Kreuz und sagen: Des walt Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen. Darauf kniend oder stehend den Glauben und Vater unser. Willst du, so magst du dies Gebetlein dazu sprechen: Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesum Christ, deinen lieben Sohn, dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Fahr behüt hast, und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten, für Sünden und allem Übel, dass dir alle mein Tun und Leben gefalle, denn ich befehle mich, mein Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Amen. Und alsdenn mit Freuden an dein Werk gegangen und etwa ein Lied gesungen, als die Zehen gebot oder was dein Andacht gibt.